Ich bin ja so froh, dass du wieder da bist, lieber Jürgen. Und ich erst. Nein, wenn man sich vorstellt, dass du jetzt ein verheirateter Mann bist, Jürgen. Und dann noch mit Hedda Gabler. Der schönen Hedda Gabler, stell dir vor, die so viele Verehrer hatte. Ja, ich glaube auch, dass ich hier in der Stadt ein paar Freunde habe, die mich ganz schön beneiden. Hm? Und dann so eine lange Hochzeitsreise. Ja. Naja, für mich war es ja auch eine Art Studienfahrt. Weißt du, die ganzen Archive durchforsten, einen Haufen Bücher lesen. Ja, ja, so ist das wohl. Aber hör mal, Jürgen, hast du mir nicht irgendwas Besonderes zu erzählen? Von der Reise? Ja. Nee, ich habe dir am Telefon schon alles erzählt. Ich meine, ob nicht sozusagen was in Aussicht ist. In Aussicht? Mein Gott, Jürgen, ich bin deine alte Tante. Ja, natürlich ist was in Aussicht. Na also. Ja, ich habe die besten Aussichten, demnächst Professor zu werden, aber das weißt du doch. Ach so, Professor, ja. Ja gut, oder man kann sagen, dass ich es ganz sicher werde, aber das habe ich dir doch schon erzählt. Ja, natürlich, du hast recht. Aber sag mal, was hast denn du da für ein Käppi auf? Das habe ich wegen Hedda gekauft. Wegen Hedda? Ja, damit Hedda sich nicht schämen muss, wenn wir unterwegs sind. Du denkst aber auch an alles, Tante. Hm? Und sag mal, Jürgen, die Reise, die war doch sicher sehr teuer, oder, Jürgen? Ja, schon, aber mit dem Stipendium ging's. Ich verstehe nur nicht, wie du es gemacht hast, dass es für zwei reicht. Ja, das ist auch nicht so einfach zu verstehen. Vor allem, wenn man mit einer Frau reist. Das muss ja viel teurer sein, kann ich mir vorstellen. Ein bisschen teurer, ja. Du, aber Hedda musste die Reise einfach haben. Sie musste wirklich. Alles andere wäre auch unpassend gewesen. Da hast du natürlich recht. Und sag mal, Jürgen, hast du dir das Haus schon richtig angeschaut? Ja klar, ich bin auf den Beinen seit es hell ist. Und wie findest du es? Schön. Aber sag mal, was sollen wir eigentlich mit den beiden leeren Zimmern hinter dem Arbeitszimmer da und Heddas Schlafzimmer anfangen? Na, mein lieber Jürgen, da wird sich schon noch was finden mit der Zeit. Ja, stimmt. Wenn meine Bibliothek weiter wächst. Hä? Genau, mein lieber Junge, an die Bibliothek, an die habe ich gedacht. Ach, am meisten freue ich mich für Hedda. Weißt du, bevor wir uns verlobt haben, hat sie immer gesagt, sie würde am liebsten in diesem Haus hier wohnen. Aber teuer, mein lieber Jürgen. Teuer wird das alles hier für dich. Ja, wahrscheinlich, Tante. Hä? Ganz sicher sogar. Was meinst du, wie viel so ungefähr? Das kann man erst absehen, wenn alle Rechnungen da sind. Naja, zum Glück hat Brax so günstige Bedingungen für mich ausgehandelt. Das hat der Hedda erzählt. Mach dir keine Sorgen, mein Junge. Übrigens, für die Einrichtung habe ich selber gebürgt. Wie was gebürgt? Womit kannst du denn bürgen? Mit meiner Rente. Wie bitte, mit deiner Rente? Ja, ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Sag mal, bist du verrückt geworden, Tante Jule? Deine Rente, das ist das Einzige, was du zum Leben hast? Na, na. Kein Grund zur Aufregung. Alles nur Formsache. Das hat Herr Brack auch gesagt. Er war so nett und hat alles für mich geregelt. Alles nur Formsache, ja, hat er gesagt. Ja, kann ja sein, trotzdem. Jetzt hast du doch bald dein eigenes Gehalt und kannst die Raten davon abzahlen. Und wenn ich auch ein bisschen was beisteuere, das macht doch nichts. Och, Tante, du opferst dich immer für mich auf. Dir zu helfen, mein Junge, das ist meine größte Freude auf dieser Welt. Wo doch deine Eltern so früh gestorben sind. Jetzt sind wir am Ziel, Jürgen. Zwischendurch sah es ja vielleicht mal nicht so gut aus, aber jetzt hast du es ja zum Glück geschafft. Ja, schon seltsam, wie sich alles gefügt hat. Und deine Feinde sind am Ende, Jürgen. Sogar der, vor dem du immer am meisten Angst gehabt hast. Hast du was von Eilert gehört? Nichts, nur dass ein neues Buch von ihm erschienen sein soll. Wie, was? Ein neues Buch? Jetzt vor kurzem? Ja, angeblich, aber was soll da schon drinstehen? Wenn dein neues Buch erst erscheint, Jürgen, das ist was ganz anderes. Worüber schreibst du eigentlich? Über das mittelalterliche Kunsthandwerk in Brabant. Also wirklich? Dass du über sowas schreiben kannst? Ja, aber es kann noch eine Weile dauern mit dem Buch, weißt du? Ich muss ja erst das ganze Material sortieren. Hedda! Guten Morgen, liebe Hedda! Guten Morgen, Frau Tessmann. So früh schon zu Besuch, wie nett. Na, hat die junge Frau in ihrem neuen Zuhause gut geschlafen? Doch, danke, ganz erträglich. Ja, ganz erträglich. Du bist witzig, Hedda. Als ich aufgestanden bin, hast du noch geschlafen wie ein Murmeltier. Zum Glück, oder? Man muss sich ja schließlich an die neue Umgebung erstmal gewöhnen, so. Nach und nach. Wir hatten die Terrassentür aufgemacht, da kommt ja der ganze Regen rein. Dann machen wir sie wieder zu. Nein, nein, lassen Sie nur. Hier muss wirklich frische Luft rein bei dieser Unmenge von Blumen. Wollen Sie sich nicht setzen, Frau Tessmann? Nein, vielen Dank. Jetzt weiß ich, dass hier alles ist, wie es sein soll. Gott sei Dank. Ich muss auch wieder nach Hause. Ach so, Jürgen. Fast hätte ich's vergessen. Ich habe ja noch etwas für dich. Ach ja, was denn? Na schau mal, mein Junge. Nee, oder? Das gibt's doch nicht. Die hast du aufgehoben? Ja. Das ist ja wirklich rührend. Also wirklich, vielen Dank. Danke. Hier, guck mal, Hedda. Was denn? Meine Hausschuhe. Weißt du, die alten Hausschluppen? Aha. Die haben mir so gefehlt. Hier, schau doch mal. Danke, die interessieren mich nicht. Du, stell dir mal vor, die hat Tante Julle selbst gemacht. Du hast keine Ahnung, wie viele Erinnerungen da dran hängen. Für mich ja eigentlich nicht. Da hat Hedda wohl recht, Jürgen. Wieso? Ich dachte, jetzt, wo sie zur Familie gehört? Mit dieser Putzfrau kriegen wir sicher Ärger, Tessmann. Mit Monika? Wie kommst du denn jetzt darauf? Die hat ihr altes Käppi hier liegen lassen. Hedda. Stell dir mal vor, jemand kommt rein und denkt, das ist von mir. Hedda, das ist Tante Julles Käppi. Ach so. Ja, das ist meines. Und alt ist es übrigens auch nicht, liebe Frau Hedda. Ja, ich hatte mir das nicht so genau angesehen. Ich trage es sogar heute zum ersten Mal. Ja, und sehr elegant ist es auch. Na, es geht, mein lieber Jürgen. Der Regenschirm. Ja, hier ist er doch. Ach ja, hier. Ist auch meiner. Nicht der von der Putzfrau. Stell dir mal vor, neuer Schirm, neues Käppi. Hübsch, ganz reizend. Ja, nicht? Du, Tante, guck dir doch Hedda noch mal richtig an, bevor du gehst. Sag mal, sieht die nicht toll aus? Na, mein Lieber, das ist ja nichts Neues. Hedda war schon immer eine Schönheit. Ja, aber ist dir aufgefallen, dass... Lass doch mal, ist dir aufgefallen, dass sie nicht mehr so dünn ist? Sie hat auf unserer Reise richtig zugelegt. Hab ich überhaupt gar nicht. Wie zugelegt? Ja, das kannst du jetzt nicht sehen, weil sie den Schlafanzug anhat. Aber ich habe ja da Einblicke. Das liegt wahrscheinlich an der Bergluft. Sie sehen doch genauso aus wie vor der Reise. Ja, das behauptest du, aber das stimmt doch gar nicht. Findest du nicht auch, Tante Julle? Hedda ist 13. 13. 13. Gott segne dich. Okay. Jeden Tag, den ich noch erleben darf, komme ich euch besuchen. Ja, mach das. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Du, weißt du was, Tante? Ich bring dich noch kurz raus. Ja. Was schaust denn du? Ich schaue mir den Regen an. Ja, ist ja auch schon September. Hm? Ja, stell dir vor, es ist schon September. Du, sag mal, fandst du nicht auch, dass Tante Julle ein bisschen komisch war? Kannst du dir vorstellen, was die hatte? Ich kenne sie kaum. Ist sie nicht immer so? Nee, nicht so wie heute. Glaubst du, das mit dem Käppi hat sie gekränkt? Halb so schlimm. Vielleicht im ersten Moment. Hm? Es kommt ihr auch mit so einem komischen Käppi an. Ist doch total peinlich. Ja, na, nochmal passiert ihr das nicht. Ich werde das schon wieder in Ordnung bringen. Ja, das wäre lieb. Wenn du nachher rübergehst, lad sie doch für heute Abend ein. Oh ja, das mache ich. Du, Hedda, weißt du was? Du könntest mir noch einen Riesengefallen tun. Aha. Ja, gib dir doch einen Ruck und sag du zu Tante Julle, hm? Mir zuliebe, bitte. Nein, Tessmann, das kannst du wirklich nicht von mir verlangen. Das habe ich dir schon mal gesagt. Ich kann versuchen, sie Tante zu nennen, aber das muss reichen. Ja, ich dachte halt, jetzt, wo du zur Familie gehörst... Ich kann das nicht. Sag mal, ist irgendwas? Ich finde, die Möbel passen nicht hier rein. Du, sobald ich mein erstes Gehalt habe, kaufe ich was Neues. Au! Aua! Tessmann, da ist die Elfstedt. Was? Deine alte Flamme. So, was will die hier um 7:30 bei uns vor der Tür? Ja, keine Ahnung. Kannst du bitte mal gucken? Ja. Wo denn? Jetzt ist sie im Garten. Thea? Oh, hallo. Hallo. Das ist ja eine Überraschung. Ja, wie schön, dich einmal wiederzusehen. Ja, stimmt. Wir haben uns ja wirklich lange nicht gesehen. Tja, wir uns auch nicht. Hm? Hallo. Grüß dich. Wollen wir reingehen? Ja? Tja, was machst du denn hier schon so früh? Ach du, ich bin schon seit gestern Mittag in der Stadt. Und ich war ganz verzweifelt, als ich gehört habe, dass ihr nicht zu Hause seid. Verzweifelt? Warum das denn? Es wird doch nichts Schlimmes passiert sein. Doch, und offen gestanden, ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden könnte. Na, dann setzen wir uns doch. Oh, oh nein, zum Hinsetzen habe ich überhaupt keine Zeit. Doch, natürlich, nee, komm. Lass mal, lass mal. Tja, und? Ist oben bei euch was passiert? Ja, also ja und nein, es... Das ist mir jetzt peinlich. Thea, dann erzähl doch am besten einfach mal. Ja, na, deswegen bist du doch da, oder? Ja, ja klar, stimmt. Also es ist so, falls ihr das noch nicht wisst, dass Eilert Löfborg auch in der Stadt ist. Löfborg? Ja. Was? Eilert Löfborg ist in der Stadt? Stell dir mal vor, Hedda. Mein Gott, ich hab's ja gehört. Er ist schon seit einer Woche hier. Jetzt stellt euch mal vor, eine ganze Woche allein in der Stadt. Ihr wisst doch, was er macht, wenn er allein in der Stadt ist. Aber Thea, warum interessierst du dich auf einmal so für den? Er ist Nachhilfelehrer bei uns. Bei deinen Kindern? Bei den Kindern meines Mannes, ich hab keine. Ja, aber hat er denn einen so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll... Einen so geregelten Lebenswandel, dass man ihm Kinder anvertrauen kann? Oh ja, er hat sich ganz schön verändert in den letzten Jahren. Gibt's ja nicht. Stell dir mal vor, Hedda. Ich hab's gehört. Er hat sich komplett verändert, wirklich, in jeder Hinsicht. Trotzdem, jetzt wo ich weiß, dass er hier ist, allein in der Stadt, die Taschen voll Geld, ich bin fast sicher, dass es wieder losgeht. Aber warum ist er nicht bei euch oben geblieben? Seit sein Buch raus ist, hat er doch bei uns da oben keine Ruhe mehr. Ja, Tante Julla hat erzählt, dass er ein neues Buch rausgebracht hat. Ach ja? Ja, es ist ziemlich umfangreich sogar. Es geht um die Entwicklung der Kultur und jetzt, wo so viel gekauft und gelesen wird und so viel Aufsehen erregt hat... Hast du ihn hier schon gesehen? Nein, es war sehr schwer, seine Adresse zu bekommen. Aber jetzt habe ich sie. Eigentlich finde ich es ja ein bisschen seltsam von deinem Mann. Hm? Von meinem Mann? Wieso? Naja, also das... Oh, Jung, kannst du bitte mal aufhören? Dich in die Stadt schickt und nicht selber herkommt und nach seinem Freund schaut. Oh, der hat keine Zeit und ich habe sowieso was zu erledigen. Ach so, das ist was anderes, ja. Und jetzt habe ich eine große Bitte an dich, Jürgen. Mhm. Sei nett zu Löfborg, wenn er zu dir kommt. Das wird er bestimmt machen. Ihr wart doch früher eng befreundet und ihr arbeitet beide auf dem gleichen Gebiet. Also, mein Gott, soweit ich das verstehe. Ja, jedenfalls früher, ja. Ja, und deshalb wollte ich dich fragen, ob du dich ein klein bisschen um ihn kümmern kannst. Würdest du mir das versprechen? Ja, du Thea, ich werde für Eiler tun, was ich kann. Verlass dich drauf. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Du weißt überhaupt nicht, was das für mich, also für meinen Mann, bedeutet. Der hält richtig große Stücke auf ihn. Ja, schon klar. Du solltest ihn anrufen, Jürgen. Möglicherweise kommt er gar nicht von sich aus zu dir. Ja, das wäre vielleicht ganz gut, hä? Je früher, desto besser. Am besten jetzt gleich. Ja, das ist doch eine gute Idee. Ja, dann rufe ich ihn gleich mal an. Hast du die Nummer da? Ja, oh ja, natürlich. Hier. Ich gehe so lange rüber, ja. Und sei nicht zu kurz angebunden, wenn du mit ihm sprichst, ja? Ja, ich gebe mir Mühe. Oh, und nicht sagen, dass ich dahinter stecke. Ja, ist doch klar. Na dann. Kaffee? Oh nein, weißt du, Hedda, ich muss jetzt eigentlich los. Warum hast du es denn auf einmal so eilig? Na, erzähl doch ein bisschen, wie es zu Hause so geht. Ja, darüber wollte ich eigentlich lieber nicht sprechen. Sag mal, wie lange ist das denn jetzt her, dass du geheiratet hast? 5 Jahre inzwischen. Und seit 3 Jahren ist doch auch Löfborg da oben, oder? Löfborg? Ja, ja, stimmt. Der kommt jeden Tag und gibt den Kindern Nachhilfe. Kann mich ja nicht allein um alles kümmern. Na, verstehe ich, ja. Danke. Und dein Mann, der ist wohl nicht viel zu Hause, hm? Ja, der ist ganz schön unterwegs. Wie ist er denn so, Thea? Versteht ihr euch gut? Er geht davon aus, glaube ich, ja. Ist er nicht viel zu alt für dich? Der ist doch mehr als 20 Jahre älter, oder? Ja, das auch, das kommt noch dazu. Im Grunde ist er unausstehlich. Uns verbindet nichts. Aber er mag dich doch auf seine Art. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es einfach praktisch für ihn, dass ich da bin. Ich bin billig. Sag doch nicht sowas. Wahrscheinlich mag der nur sich selbst. Und Eilert Löfborg. Eilert Löfborg? Wie kommst du darauf? Wie, das verstehe ich jetzt aber nicht, wenn er dich ihm hinterher schickt in die Stadt. Oh, ach so, mag sein. Was soll's, ich erzähl's dir einfach. Früher oder später kommt's ja dann doch raus. Was denn, Thea? Mein Mann weiß nicht, dass ich hier bin. Dein Mann weiß es nicht? Nein, wie auch, der ist ja selber dauernd unterwegs. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten, ganz allein da oben. Und dann? Hab ich heimlich ein paar Sachen gepackt und bin gegangen. Für immer? Ja, ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Und was hast du jetzt vor? Ich weiß noch nicht. Ich weiß nur, dass ich da leben muss, wo Eilert Löfborg lebt. Sag mal, Thea, wie ist denn diese Freundschaft zwischen dir und Eilert Löfborg entstanden? Ach, so nach und nach. Ich bekam sowas wie Macht über ihn. Ah ja! Ja, er hat sogar mit seinen Exzessen aufgehört. Und das nicht mal, weil ich ihn drum gebeten habe. Sondern anscheinend hat er gemerkt, dass ich das nicht mag. Du hast ihn also da rausgeholt. Ja, also, ja, jedenfalls nennt er das so. Aber weißt du, er hat aus mir überhaupt erst einen richtigen Menschen gemacht. Ich durfte ihm sogar bei der Arbeit helfen. Er hat nichts mehr geschrieben, wenn ich nicht dabei war. Wie ein richtig guter Freund. Ja. Ja, Hedda, genau so hat er das auch genannt. Oh Mann. Eigentlich müsste ich wirklich froh sein. Aber ich weiß nicht, ob das halten wird. Kannst du dich nicht auf ihn verlassen? Es gibt da noch eine andere Frau in seinem Leben. Hast du eine Ahnung, wer das ist? Nein, aber es ist irgendjemand aus seiner Vergangenheit, über die er wohl nie weggekommen ist. Hat er dir was von ihr erzählt? Er hat mal eine Andeutung gemacht, ganz nebenbei. Ah ja, und zwar? Er hat gesagt, als sie sich getrennt haben, da hat sie versucht, ihn mit einer Pistole zu erschießen. Was, das macht man aber nicht. Nein, und also deshalb, also ich glaube, das war diese Asiatin, mit der er mal eine Zeit lang zusammen Chinesin. War. Chinesin? Nee, Koreanerin. Sag ich doch. Naja, jedenfalls hat die doch immer eine scharfe Waffe bei sich gehabt. Na, dann muss es die gewesen sein, Thea. Ja, aber jetzt stell dir vor, Hedda. Diese Asiatin ist auch wieder hier in der Stadt. Thea, ich bin völlig am Ende. Das ist Tessmann, das muss alles unter uns bleiben, ja? Oh, ja, natürlich. Um Gottes Willen, ja. Guck mal, wer hier ist. Ich hoffe, es ist kein Problem, dass ich so früh bei Ihnen reinschaue. Ja, natürlich nicht. Hallo. Hallo. Ja, Frau Elstedt, Herr Brack. Ah, sehr erfreut. Oh la la, vorsichtig. Herr Brack ist unser Anwalt. Wirklich lustig, Sie mal bei Tageslicht zu sehen, Herr Brack. Wieso? Finden Sie sich sehr anders aus? Ja, jünger. Oh, sehr nett, vielen Dank. Ja, und was sagen Sie zu Hedda bei Tageslicht? Sieht sie nicht entzückend aus? Wirklich, bedanke dich doch mal lieber bei Brack, dass er das alles für uns gemacht hat. Nein, das habe ich gerne gemacht. Sie sind ein echter Freund. Aber meine Freundin hier möchte gehen, sie hat es sehr eilig. Wiedersehen, Herr Brack. Bis gleich. Und, ist Ihre Frau mit allem zufrieden? Ja, wir können Ihnen gar nicht genug danken. Es ist noch nicht ganz perfekt, sagt Hedda. Ein paar Kleinigkeiten müssen wir noch anschaffen. Ach, tatsächlich? Ja gut, aber darum brauchen Sie sich ja nicht zu kümmern. Das macht sie schon selbst. Ja, wollen wir uns nicht setzen? Danke. Ich würde gerne etwas mit Ihnen besprechen, mein lieber Tessmann. Oh, verstehe. Jetzt kommt der ernste Teil vom Fest. Naja, mit den finanziellen Angelegenheiten eilt es noch nicht, obwohl ich persönlich finde, eine etwas bescheidenere Einrichtung hätte es auch getan. Ja, völlig unmöglich. Sie kennen doch Hedda. Ich kann ja nicht mit so einem kleinbürgerlichen Ambiente kommen. Ja, stimmt, das ist der Haken. Naja, zum Glück dauert es ja mit meiner Professur nicht mehr so lange. Naja, wissen Sie, sowas kann sich manchmal hinziehen. Aha, gibt's da was Neues? Nichts Spezielles, aber eine Sache, die kann ich Ihnen erzählen. Ja? Ihr alter Freund, Eilert Löfborg, der ist wieder in der Stadt. Ja gut, das weiß ich schon. Und ein neues Buch hat er rausgebracht. Ja, allerdings. Das für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat. Ja, außerordentlich viel Aufsehen sogar. Gibt's ja nicht. Ja, ja. Und ich habe gedacht, der wäre ein für alle Mal am Ende. Tja, das haben alle gedacht. Ja, aber was hat er jetzt vor? Ich meine, wovon will der leben? Tessmann macht sich immer Sorgen, wovon man leben soll. Du, Hedda, wir reden über den armen Löfborg. Ah ja, was soll mit ihm sein? Naja, der kann ja nicht jedes Jahr ein neues Buch schreiben, ne? Nein, also ich frage mich im Ernst, was aus dem werden soll. Naja, dazu kann ich Ihnen vielleicht etwas sagen. Ja? Vergessen Sie nicht, dass er einflussreiche Verwandte hat. Ja gut, aber die wollen ja nichts mehr von ihm wissen. Na, früher war er die große Hoffnung der Familie. Ja, früher. Aber das hat er verspielt. Wer weiß, die Elfstädts da oben haben ihn ja wieder aufgerichtet. Ja, genau. Und jetzt noch dieses Buch. Na, hoffentlich bringt ihm das was. Ich habe gerade versucht, ihn zu erreichen. Du, Hedda, ich habe ihm ausrichten lassen, dass er für heute Abend bei uns eingeladen ist. Was? Und Sie haben mir doch versprochen, zu meinem Männerabend zu kommen. Hast du das vergessen, Tessmann? Ja, tatsächlich hatte ich. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Löfborg kommt sowieso nicht. Ach so, wieso nicht? Mein lieber Tessmann und Sie natürlich auch, liebe Hedda. Ich muss Ihnen eine Neuigkeit mitteilen. Die Einheit betrifft. Ja. Ja, Ihnen und auch Sie. Aha, was denn? Sie müssen sich darauf einstellen, dass Ihre Ernennung vielleicht doch nicht so schnell erfolgt, wie Sie es sich vorstellen. Mhm. Gibt's da Probleme? Naja, möglicherweise wird der Lehrstuhl erst nach einem Auswahlverfahren besetzt. Ein Auswahlverfahren? Stell dir mal vor, Hedda. Ist ja interessant. Ja, und wer soll da noch dran teilnehmen? Doch nicht etwa... Ja, genau. Eilert Löfborg. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Tja, vielleicht werden wir es trotzdem erleben. Ja. Ja, aber... Das wäre ein Riesenaffront gegen mich. Weil... Vergessen Sie nicht, ich bin ein verheirateter Mann. Hedda und ich, wir haben ja deswegen überhaupt erst geheiratet. Wir haben Schulden gemacht. Wir haben ja sogar bei Tante Julle Geld geliehen. Verdammt nochmal, der Lehrstuhl, der war mir doch so gut wie versprochen. Na, den Lehrstuhl, den werden Sie schon kriegen, aber erst nach einem Wettbewerb. Stell dir vor, Tessmann, fast sowas wie Sport. Sag mal, wie kannst du denn das so leicht nehmen? Tu ich nicht, ich bin wirklich gespannt, wie es ausgeht. Nun ja, Frau Tessmann, jedenfalls ist es gut, dass Sie jetzt wissen, wie es steht. Ich meine, bevor Sie diese kleinen Anschaffungen machen, von denen ich gehört habe. Daran wird sich nichts ändern. Nein. Na dann. Gut. Wiedersehen. Ach, ich komme nachher vorbei und hole Sie ab, ja? Hä? Ich muss das jetzt erstmal verdauen. Auf Wiedersehen, Herr Brack. Bis nachher. Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Sie müssen mich entschuldigen. Ja, kein Problem. Hauptsache, Sie machen sich keinen Kopf. Das wird schon wieder, ja? Tja, Hedda. Man sollte eben nie zu hoch pokern. Hm? Hast du das denn? Ja, man kann nicht leugnen. Es war schon ziemlich riskant, aufgrund einer mündlichen Zusage zu heiraten und das Haus hier und alles zu kaufen. Ja, da könntest du recht haben. Na, wenigstens haben wir das Haus. Hm? Unser Haus. Von dem wir immer geträumt haben. Geschwärmt, könnte man fast sagen. So war es ja wohl abgemacht, oder? Dass das Haus für alle Leute offen steht. Dass wir ja, ich habe mich auch darauf gefreut. Ja, ich weiß, was wir ausgemacht haben. Großer Freundeskreis, du als Gastgeberin, aber dann können wir jetzt erstmal keine Leute einladen. Vielleicht mal Tante Julla ab und der Typ, zu. Der sich um den Garten kümmern sollte. Nee, den ein Gärtner kommt jetzt nicht in Frage. Und das Reitpferd, das ich kriegen soll. Was für ein Reitpferd? Das wage ich gar nicht mehr zu denken. Nee, na klar nicht. Nee. Kannst es dir ja eh nicht mehr leisten. Nee. Ist ja okay, ja. Ist ja okay. Zum Glück habe ich ja noch eine Sache, die mir Spaß macht. Ach ja, na das freut mich, aber was denn? Meine Pistolen, Jürgen. Was für Pistolen? General Gablers Pistolen. Hedda. Hedda, lass das. Hedda, bitte. Hedda, lass die Finger von diesen gefährlichen Dingern. Hedda. Love you, but long as there are stars above you, you'll never need to doubt it. I'll make you so sure about it, and God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? And God only knows what I'd be without you. Da sind Sie ja wieder, Brack. Hallo. Hallo, Frau Pfiffmann. Jetzt erschieße ich Sie, Herr Brack. Hey, nicht auf mich zielen, ja? Es kommt davon, wenn man sich hintenrum anschleicht. Sagen Sie mal, sind Sie verrückt geworden? Oh Gott, habe ich Sie etwa getroffen? Hören Sie bitte mit dem Unsinn auf, ja? Kommen Sie schon rein, Herr Brack. Treiben Sie immer noch diesen Sport, ja? Was soll ich denn sonst machen? Ach ja, die kenne ich gut. Ihr Mann ist nicht da. Pestmann ist gleich nach dem Essen zu seiner Tante gerannt. Mit Ihnen hat er nicht so früh gerechnet. Ja, das hätte ich mir denken können, dumm von mir. Warum dumm? Naja, sonst wäre ich noch früher hergekommen. Da wäre überhaupt niemand da gewesen. Nach dem Essen war ich in meinem Zimmer und habe mich hingelegt. Und da gibt's nicht mal einen kleinen Türspalt, durch den man sich austauschen könnte? Nein, Sie haben vergessen, für sowas zu sorgen, Herr Brack. Naja, ist wieder dumm von mir, nicht? Warten Sie halt so lange, Tessmann kommt sicher nicht so bald zurück. Setzen Sie sich doch. Na gut, dann muss ich mich in Geduld üben, nicht? Na? Na? Ich hab zuerst gefragt. Tja, dann wollen wir mal ein bisschen plaudern, Hedda. Finden Sie nicht auch, es ist eine Ewigkeit her, seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Die paar Worte heute früh zählen ja nicht. Ja, ja. Aber so, Sie und ich, unter vier Augen, das meinen Sie? So ungefähr. Jeden Tag, den ich hier war, habe ich mir gewünscht, Sie wären wieder zurück. Ich habe mir die ganze Zeit dasselbe gewünscht. War's wirklich Sie, Hedda? Aber ich dachte, Sie genießen Ihre Reise. Schön wär's. Ne? Ups. Tessmann hat das immer behauptet. Der, für den gibt's ja auch nichts Schöneres, als in alten Bibliotheken rumzuwühlen und irgendwelche vergammelten Handschriften zu entziffern oder was er da macht. Das ist eben seine Berufung. Stimmt, ja. Da kann man nichts machen. Aber ich habe mich zu Tode gelangweilt. Was, wirklich? Ganz im Ernst? Ja, aber das können Sie sich doch denken, oder? Ein halbes Jahr ohne einen einzigen Menschen zu treffen, mit dem man sich unterhalten kann. Ja, klar, das würde mir auch fehlen. Und das Schlimmste? Ja? Immer und ewig mit ein und demselben Menschen zusammen zu sein. Naja, von früh bis spät, nicht? Ich habe gesagt, immer und ewig. Ja, ja, schon gut. Aber ich dachte eigentlich, naja, dass man so mit Tessmann ganz gut auskommt. Tessmann interessiert sich einzig und allein für seine Wissenschaft. Ja, allerdings. Es macht keinen Spaß, mit jemandem zu verreisen, der sich nur für eine Sache interessiert. Jedenfalls nicht auf die Dauer. Ja, aber auch nicht, wenn man, wenn man die Person liebt. Liebt? Hören Sie doch mit dem Kitsch auf. Ach so? Ja, stellen Sie sich das mal vor. Von früh bis spät nichts als kulturgeschichtlichen Unterricht. Immer und ewig. Ja, ja. Dann ausgerechnet das Kunsthandwerk des Mittelalters. Das ist das Ödeste überhaupt. Aber sagen Sie, wenn das so ist, wie... Entschuldigen Sie die Frage, aber wie kommt es denn dann überhaupt? Dass Jürgen Tessmann und ich zusammen sind, meinen Sie? Ja, ja, nennen wir es so, ja. Wundert Sie das wirklich? Ja und nein, Hedda. Ich hatte die langen Nächte einfach satt. Meine Zeit war um. Nee, das will ich dann doch nicht sagen. Nicht mal denken will ich das. Dazu besteht doch überhaupt kein Anlass, Hedda. Ein Anlass! Jürgen Tessmann ist doch in jeder Hinsicht ein anständiger Mann, oder? Anständig und grundsolide auf jeden Fall, na klar. Und wirklich lächerlich ist er nicht, oder was meinen Sie? Lächerlich? Nein, das würde ich so nicht sagen, nein. Gut möglich sogar, dass mit der Zeit sogar was aus ihm wird. Naja, Sie haben geglaubt, dass er mal richtig Karriere macht, nicht wahr? Ja, habe ich. Und als er dann ankam und unbedingt für mich sorgen wollte, warum hätte ich das denn ausschlagen sollen? Naja, klar, so gesehen. Weil jedenfalls mehr als alle meine anderen Verehrer tun wollten. Oh, was mit den anderen ist, das weiß ich ja nicht, aber was mich betrifft, Hedda, und das wissen Sie auch, ich hatte immer einen sehr, sehr großen Respekt vor der Ehe, ganz allgemein. Ach, auf Sie habe ich mir eigentlich nie Hoffnungen gemacht, Herr Brack. Ach, wissen Sie, alles, was ich will, ist ein Freundeskreis, in dem ich das Gefühl habe, gebraucht zu werden und, naja, und dem einen oder anderen als Freund zur Seite stehen kann. Als Freund des Ehemanns, meinen Sie? Ehrlich gesagt interessiert mich da mehr die Ehefrau. Aber der Ehemann natürlich auch, also wissen Sie, so ein, na, wie sagt man, so ein Dreiecksverhältnis. Das ist doch für alle Beteiligten ganz angenehm. Stimmt, ich habe auf der Reise oft genug einen Dritten vermisst. Ja. Zum Glück ist die Hochzeitsreise ja jetzt überstanden. Die Reise wird noch lang, die wird noch sehr lang. Wir sind gerade erst bei der ersten Haltestelle. Ja, dann steigt eben ein Dritter dazu. Das wäre allerdings möglich. Ein einfühlsamer, verständnisvoller Freund. Unterhaltsam in allen Lebenslagen. Und auf jeden Fall kein Fachidiot. Ja, das wäre wirklich eine große Erleichterung. Oh, Brack, Sie sind ja schon da. Von dem Geschleppe kommt man ganz schnell ins Schwitzen. Ich bin klitschnass, Herr da. Was bringst du da? Fachliteratur, die muss ich unbedingt haben. Fachliteratur? Ja, ja, Fachliteratur, Frau Tesma. Hast du noch mehr Fachliteratur? Ja, du Liebling, von Fachliteratur kann ich gar nicht genug haben. Ich muss ja auf dem Laufenden bleiben. Ich verstehe. Ach so, übrigens, ich habe mir das neue Buch von Löfbauer kopieren lassen. Willst du mal reinschauen? Nee, vielleicht später. Ja, ich habe auf dem Rückweg schon ein bisschen drin geblättert. Ja und, was halten Sie davon? So als Fachmann, meine ich. Ja, ich bin überrascht, dass er so vernünftig schreibt. Ha. Gut, dann bringe ich mal den Rest rein. Umziehen muss ich mich auch noch. Wir müssen doch nicht sofort los, oder? Nein, wir haben es nicht eilig. Gut, dann lasse ich mir Zeit. Ach so, übrigens, Hedda, Tante Julle kommt heute doch nicht zu Besuch. Nein. Ach, das ist jetzt aber nicht wegen der Sache mit dem Käppi, oder? Ach, die ist da nicht so empfindlich. Nein, die ist heute Abend bei Frau Linde zum Essen eingeladen. Ach, damit muss ich wohl leben. Ja, aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich Tante Julle war, dass du seit unserer Reise so ein bisschen zugelegt hast. Diese ewige Tante. Was? Nichts. Was denn für ein Käppi? Ach, seine Tante heute früh, die kam ja mit so einem komischen Käppi an und dann habe ich so getan, als wäre es von der Putzfrau. Aber die hat doch keinem was getan, die alte Dame. Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich eben so Anwandlungen, ich weiß selbst nicht warum. Naja, Sie sind nicht glücklich, das ist der Punkt. Warum soll ich denn bitte schön auch glücklich sein, ne? Ja, zum Beispiel, weil Sie das Haus gekriegt haben, das Sie immer haben wollen. Sie glauben also auch an diesen Schwachsinn? Wieso, stimmt das denn nicht? Ach, teilweise schon. Na also. Soll ich Ihnen mal erzählen, wie Tessmann und ich zusammengekommen sind? Ja, bitte. Tessmann hat mich ja letzten Sommer öfter nach Hause gebracht. Naja, ich hatte ja leider einen anderen Weg, ne? Ja, Sie waren letzten Sommer ziemlich viel unterwegs. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen, Hella. Also, Tessmann und Sie. Irgendwann sind wir hier an diesem Haus vorbeigekommen und Tessmann hat rumgedruckst, wusste nicht, was er mit mir reden sollte. Da hat er mir leid getan. Ach so? Ja, und um ihm aus der Klemme zu helfen, habe ich dann leichtsinnigerweise gesagt, dass ich gerne in diesem Haus hier wohnen würde. Was? Wie, sonst nichts? Nicht an dem Abend, nee. Aber durch diese Schwärmerei für das Haus hatten Tessmann und ich endlich was Gemeinsames. Und das hat dann Verlobung, Hochzeit, Hochzeitsreise und alles nach sich gezogen. Ach, kann ich noch irgendwas helfen? Nee, das war's dann auch. Ja, gut, dann ziehe ich mich mal schnell um. Na ja, und jetzt, wo wir alles so schön für Sie eingerichtet haben? Sie können sich nicht vorstellen, wie tödlich ich mich hier draußen langweilen werde. Diese Verhältnisse, in die ich geraten bin, erbärmlich ist das. Ein lächerliches Dasein. Ist doch wahr. Naja, ich glaube ja, das Problem liegt woanders. Wo denn? Sie haben bisher noch nichts erlebt. Nichts Schlimmes. Ja, wenn Sie so wollen, ja, aber vielleicht kommt das ja jetzt. Sie meinen die Schwierigkeiten mit der blöden Professur, das ist Tessmanns Sache, daran verschwende ich keinen Gedanken. Nein, nein, das meine ich auch gar nicht. Ich meine, wenn neue Aufgaben auf Sie zukommen, verantwortungsvolle Aufgaben. Nie im Leben. Naja, darüber reden wir noch mal in einem Jahr spätestens. Zu sowas habe ich kein Talent, Herr Brack. Ich habe überhaupt nur zu einer Sache Talent. Und zwar? Mich zu Tode zu langweilen. Oh, da kommt unser Professor. Du, sag mal, Hedda, ist von Eilert Löfborg eine Absage gekommen? Nein, wieso? Ja, dann kommt er bestimmt gleich. Wirst schon sehen. Sie glauben also wirklich, dass er kommt, ja? Ja, na, da bin ich sehr sicher. Das, was Sie vorhin erzählt haben, das sind doch dann doch eher Gerüchte. Ach so, ja? Ja, das sagt zumindest Tante Julle. Die kann sich nicht vorstellen, dass er sich mir in den Weg stellen wird. Ja, dann ist ja alles in bester Ordnung. Ja, na, wir können ja noch ein bisschen warten und gucken, ob er kommt, oder? Ja, ja, kein Problem. Vor 7:30 kommt sowieso keiner zu mir. Können wir Hedda noch ein bisschen Gesellschaft leisten? Schlimmstenfalls leistet mir halt Löfborg Gesellschaft. Was meinen Sie denn mit schlimmstenfalls? Wenn er nicht mit Ihnen und Tessmann gehen will. Naja, für ihn wäre das wahrscheinlich sogar das Beste. Warum das? Sie haben doch selber oft genug gesagt, dass meine Abende nur was für standhafte Männer sind. Aber Herr Löfborg ist doch inzwischen garantiert gefestigt genug, um zu widerstehen. Na, das ist er sicher. Grüß dich, Eilert. Schön, dich mal wiederzusehen. Danke für deinen Anruf, du. Ja, komm doch rein. Darf ich, Frau Tessmann? Bitte, Herr Löfborg. Jo, Mensch, gut siehst du aus. Ich weiß nicht, ob die beiden... Das ist Herr Brack, nehme ich an, ja? Genau, ja, ist ein paar Jahre her, aber... Ja, ja, Eilert, fühl dich ganz wie zu Hause. Tja, danke. Du willst dich ja jetzt wieder hier in der Stadt niederlassen, habe ich gehört? Ja, das stimmt. Ja, kann ich verstehen. Ah, ach so. Übrigens, Eilert, ich habe mir dein neues Buch kopieren lassen, habe ich aber noch nicht reingeguckt. Das kannst du dir auch sparen. Wieso? Das lohnt sich nicht. Warum sagst du denn das? Aber es wird doch sehr gelobt, habe ich gehört. Genau darum ging es mir auch. Ich habe es so geschrieben, dass es allen gefällt. Das ist vernünftig. Ja, aber Eilert... Ich will schließlich wieder auf die Beine kommen. Von vorne anfangen. Ja, scheint... Tessmann! Aber hier habe ich was, das solltest du mal lesen. Das ist das Eigentliche. Wenn das erst mal rauskommt, da steckt drin, was ich wirklich zu sagen habe. Aha, was denn? Das ist die Fortsetzung. Fortsetzung? Wovon? Von dem Buch. Dem neuen? Natürlich. Ja, aber Eilert, dein Buch, das geht doch bis in die Gegenwart. Ja, eben, aber das hier handelt von der Zukunft. Ja, aber von der Zukunft können wir ja nichts wissen. Eben, aber ich kann trotzdem das eine oder andere darüber sagen. Schau mal. Seit wann kannst du überhaupt mit dem Computer umgehen? Ich habe diktiert. Es sind zwei Teile. Hier am Anfang schreibe ich über die Strömungen, die die Gesellschaft bestimmen werden. Und danach geht es um die künftige kulturelle Entwicklung. Stell dir mal vor, ich würde nie im Leben auf so eine Idee kommen. Nein, natürlich nicht. Ich habe gedacht, ich lese dir heute Abend ein paar Stellen daraus vor. Ja, du, das ist wahnsinnig nett von dir, aber heute Abend, ja, ich weiß nicht, ob das klappt. Zeit doch nicht. Hören Sie, Herr Löfbock, ich mache heute Abend ein kleines Essen, eigentlich wegen Tessmann, verstehen Sie? Ach so, dann will ich nicht länger... Nein, so war das gar nicht gemeint. Vielleicht haben Sie ja Lust mitzukommen. Nein, vielen Dank, das geht nicht. Ach was, nun kommen Sie, es sind nur ein paar Leute, es wird sicher sehr amüsant, wie Herr das sagen würde. Amüsant, das kann ich mir vorstellen. Trotzdem... Sie können doch Tessmann Ihren Text auch bei mir vorlesen. Ich habe genug Zimmer. Ja, stell dir vor, Eiler, so machen wir das. Aber lieber, wenn Löwbock nun mal nicht will, er will doch bestimmt lieber hierbleiben und mit mir zu Abend essen. Ach, mit Ihnen? Und mit Frau Elfstedt. Ja, die habe ich heute gesehen. Die ist ja auch in der Stadt, nicht? Aha, ja, die kommt her. Und das heißt doch dann, dass Sie hierbleiben müssen, weil wer soll Sie denn sonst nach Hause bringen? Tja, ja, stimmt. Dann muss ich wohl bleiben. Du, hör mal, Eilert, dieses neue Thema da mit der Zukunft, hältst du da auch Vorträge drüber? Ja. Ja, weil ich habe in der Bibliothek einen Aushang gesehen, dass du im Herbst eine Vortragsreihe machen willst. Ja, das habe ich vor. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, Jürgen. Ach, woher denn? Na, weil ich mir vorstellen kann, dass dir das ungelegen kommt. Ja, ja, na ja. Ich kann ja nicht erwarten, du, dass ich du mir warte. Zuliebe... Ich warte, bis du deine Professur hast. Wie du wartest. Willst du dich gar nicht bewerben? Nein. Ich will dich nur besiegen in der öffentlichen Meinung. Dann hatte Tante Julle doch recht, hab ich's doch gewusst. Hedda, stell dir mal vor, Eilert will uns gar keine Schwierigkeiten machen. Uns halt mich da raus. Brack, was sagen Sie denn jetzt dazu? Ich finde, es kann sehr schön sein, jemanden zu besiegen. Ja, sicher. Trotzdem. Du siehst aus, als hätte dich der Schlag getroffen, Jürgen. Ja, so ungefähr fühle ich mich aber auch. Champagner? Oh ja, als Aperitif, das kann nicht schaden, oder Jürgen? Ja, Champagner, das passt jetzt genau zu meiner guten Laune. Du Eilert, also vielen, vielen Dank. Das kann ich dir gar nicht hoch genug anrechnen. Danke dir. Sie auch, Löwbock? Nein, vielen Dank, für mich nicht. Herr Löwbock, Champagner ist doch wirklich nicht giftig, soweit ich weiß. Ja, für manche schon. Ja, Liebling, dann bleibt ihr doch so lange hier draußen und ich leiste so lange in Löwbock drinnen Gesellschaft. Ja, gut, mach das, ja. Ich kann Ihnen ja ein paar Fotos zeigen, wenn Sie wollen, Herr Löwbock. Tessmann und ich haben auf der Rückreise... Wir haben noch einen Abstecher nach Tirol gemacht. Sehen Sie diesen Gebirgszug, Herr Löwbock, das ist das Ortler-Massiv bei Meran. Tessmann hat es drunter geschrieben, da steht's, das Ortler-Massiv bei Meran. Hedda Gabler. Sag mal. Hedda Gabler. Ja, so hieß ich früher, als wir uns kannten. Und jetzt darf ich dich nie wieder Hedda Gabler nennen? Ja, das ist vorbei und ich finde, Sie sollten schon mal anfangen zu üben, je... Früher, desto besser. Hedda Gabler verheiratet und ausgerechnet mit Jürgen Tessmann? So kann's gehen. Mein Gott, Hedda, dass du dich so wegschmeißt. Bitte so nicht. Wie denn? Herr Löwbock, das hier ist unten im Tal von Ampezzo. Du Liebling, sag mal, wie heißen nochmal diese komischen Gipfel? Komischen Gipfel? Ja, das sind die Dolomiten. Ja, richtig, das sind die Dolomiten, Herr Löwbock. Ach, hört mal, Leute. Soll ich nicht doch ein Gläschen Champagner rüberbringen? Entschuldige, Eilert. Wenigstens für dich, Hedda? Ja, gerne. Gut. Sonst nichts? Nein. Antworte, Hedda, warum hast du dich so unter Preis verkauft? Wenn Sie mich weiter duzen, rede ich nicht mehr mit Ihnen. Ach, darf ich dich nicht mal duzen, wenn wir allein sind? Nein, denken dürfen Sie es aber nicht sagen. Ah, verstehe, wegen deiner Liebe zu Jürgen Tessmann. Liebe, Witzbold. Also keine Liebe. Und keine Untreue. Hedda, beantworte mir nur eine einzige Frage. So, hier kommt was Gutes. Jetzt hast du ja doch für zwei eingeschenkt. Der Löwbock will doch nichts. Na, Thea kommt doch gleich. Stimmt ja, die Elfstelle. Ja, die hast du jetzt vergessen. Ja, du Liebling, wir sind so in die Fotos vertieft. Weißt du noch das kleine Dorf? Oh ja, das war hinterm Brenner. Da haben wir übernachtet, ne? Bye. Beantworte mir nur eine einzige Frage, Hedda. Welche? Hast du mich auch nicht geliebt? Kein bisschen? Ja, was war das? Wir waren so richtig gute Freunde. Auf jeden Fall, du warst ja sehr offen mir gegenüber. Ja, weil du es so wolltest. Ja, wenn ich es mir recht überlege, dann war unsere heimliche Beziehung schon was Besonderes. Stimmt, Hedda. Wir haben Sachen gemacht, von denen sonst niemand wusste. Ich frage mich manchmal, woher du diese Macht hattest. Macht ich? Ja. Irgend sowas muss es doch gewesen sein. Du hast mitgemacht. Genau. Genau, und das begreife ich nicht jetzt im Nachhinein. Aber sag mal, Hedda, war diese Freundschaft nicht doch sowas wie Liebe? Nein, eigentlich nicht. Und warum hast du es dann gemacht? Findest du so seltsam, ja, dass ein junges Mädchen, vor allem wenn es so jung ist, ja? dass es etwas mitkriegen will von einer Welt, von der sie normalerweise in dem Alter ausgeschlossen ist. Ach, darum ging's also. Ja, tendenziell schon, glaube ich. Warum konnten wir nicht wenigstens Freunde bleiben? Es war doch deine eigene Schuld. Du hast den Kontakt abgebrochen. Weil ich Angst hatte, dass ich mich total in der ganzen Sache verliere. Und warum hast du mich nicht erschossen, wie du es vorhattest? Tja, Hedda, im Grunde bist du feige. Schrecklich feige, aber es war doch dein Glück und jetzt hast du dich mit der Elfstadt drüber weggetröstet. Komm, ich weiß, dass du mit Thea geredet hast. Hast du ihr was über uns erzählt? Nein, nichts. Sie ist zu dumm, um sowas zu begreifen. Zu dumm? Ja, in solchen Sachen ist sie zu dumm. Sie ist zu dumm und ich bin zu feige. Eilert, jetzt sag ich dir noch eine Sache. Ja? Dass ich mich nicht getraut habe, dich zu erschießen. Mhm. Das war nicht meine schlimmste Feigheit. Aber dann hätte man doch, dann waren wir doch total bescheuert. Hör auf jetzt und glaub bloß nicht, dass... Glauben Sie ja nicht, Herr Löfborg, dass Sie... Na, endlich. Thea, komm rein. Hallo. Ich freue mich so, dass du gekommen bist. Ja, schön. Danke. Ja. Soll ich nicht erst deinem Mann noch schnell Hallo sagen? Nee, lass die beiden mal. Die gehen eh bald. Die gehen? Ja, zu einem Saufgelage. Aber Sie doch nicht, Herr Löfborg. Nein. Löfborg, der bleibt hier bei uns. Nein, Thea, Thea. Ich würde gerne in der Mitte sitzen. Ja? Wie du willst. Na? Ist sie nicht hübsch anzusehen? Nur anzusehen? Ja, nur anzusehen, wir beide. Sie und ich, wir sind gute Freunde, Frau Tessmann, und sie ist so mutig. Ach Gott, ich und mutig. Doch, ungeheuer mutig. Mutig, ja, wenn man mutig wäre. Wie meinen Sie das? Dann wäre das Leben vielleicht halbwegs erträglich. Thea, Champagner? Nee, danke, ich trinke sowas nicht. Ach, na dann Sie, Herr Löffel. Nein, vielen Dank, für mich auch nicht. Nein, er auch nicht. Aber wenn ich es will. Das nützt nichts. Gott, da habe ich denn gar keine Macht mehr über Sie, ich Ärmste. Nicht auf diesem Gebiet. Im Ernst, ich finde, Sie sollten doch einen Schluck trinken, ist besser für Sie. Hedda! Wie meinen Sie das? Sonst denken die Leute noch, Sie könnten mit Alkohol nicht umgehen. Hedda, jetzt lass das mal. Die sollen doch denken, was sie wollen, vorerst. Genau, Eilert, das finde ich nämlich auch. Ich hab's Brack vorhin deutlich angesehen. Was denn? Er hat ganz mitleidig gelächelt, weil Sie sich nicht getraut haben, mit rauszugehen. Getraut? Ich wollte natürlich lieber hierbleiben und mit Ihnen reden. Ist doch logisch, Hedda, oder? Das kann Brack ja nicht wissen. Ist auch egal. Ich habe nur gesehen, wie Herr Tessmann angegrinst hat, weil Sie Angst vor so einem kleinen Abendessen haben. Angst? Sie glauben, ich habe Angst? Ich nicht, aber Brack schon. Das soll er doch, ist mir doch egal. Sie gehen also nicht hin? Nein, ich bleibe hier bei Ihnen und Thea. Also, das hättest du dir wirklich denken können, Hedda. So richtig eiserne Prinzipien. Ja, Frau Tessmann. Völlig unerschütterlich. Also. Unerschütterlich. Sie sind ein echter Mann, Herr Löfborg. Siehst du, Thea, ich hab's ja heute früh schon gesagt, als du hier so aufgelöst angekommen bist. Aufgelöst? Hedda. Jetzt hast du es doch selbst gehört, du ist... völlig unbegründet, deine Panik, aber ist auch egal. Reden wir von was anderem. Was soll das heißen, Frau Tessmann? Oh mein Gott, Hedda, was soll das der denn? Der eklige Brack, der schaut schon die ganze Zeit rüber zu dir. Ach, Panik wegen mir? Mensch, Hedda, wie stehe ich denn jetzt da? Es ist wirklich beeindruckend, wie du mir vertraust. Eilert, jetzt schwör erst mal. Es lässt sich wirklich alles erklären. Auf dich, Thea. Hedda, warum hast du das gemacht? Warum ich? Bist du verrückt? Auf Sie auch, Frau Tessmann. Vielen Dank für die Wahrheit. Schön langsam. Sie wollen doch noch zu dem Abendessen. Nein. Die schauen schon, Thea. Thea, sei ehrlich. Ja. Weiß dein Mann, dass du hier bist? Siehst du, Hedda, jetzt fragt er mich... Habt ihr das abgesprochen, dass du in die Stadt fährst und auf mich aufpasst, hä? Hat dein Mann dich am Ende sogar geschickt? Löfborg, das... Komm, noch eins. Auf deinen Mann. Hören Sie auf, Sie wollen doch Tessmann noch vorlesen. Entschuldige, du hast es sicher nicht so gemeint. Sei mir nicht böse, liebe Thea. Du wirst schon sehen. Du und die anderen auch. Ich war zwar mal am Ende, aber jetzt bin ich wieder da. Weil du mir geholfen hast, Thea. Na, Gott sei Dank. Wir haben total die Zeit vergessen. Jetzt müssen wir aber wirklich los, Frau Tessmann. Scheint so. Ich auch, Herr Brack. Löfbock nicht. Die hören dich doch. Sie haben mich ja netterweise eingeladen. Ach so, wollen Sie jetzt doch mitkommen? Ja, gern. Ich will Tessmann nämlich hier noch ein paar Stellen zeigen, bevor ich sie an den Verlag gebe. Ja, du stell dir mal vor, das ist sicher sehr interessant, aber was machen wir dann mit Thea, dass sie ach, nach Hause kommt? Das findet sich schon. Ich komme nachher vorbei und hole sie ab. So gegen 10, Frau Tessmann. Natürlich, Herr Löfbock. Ja, prima. Du mit mir brauchst aber noch nicht so früh zu rechnen. Lieber bleib ruhig, solange du willst. Ich warte dann also auf Sie, Herr Löfbock. Genau, Frau Hilstedt. Na dann. Also, die Damen. Wiedersehen. Wenn das mal gut geht. Wieso denn? Um 10 ist er doch wieder hier und holt dich hier ab. Hoffentlich. Weißt du, Thea, dann hat er sich wieder in der Gewalt, dann ist er ein für alle Mal drüber weg. Ach, ich bin mir da nicht so sicher, Hedda. Du kannst von mir aus dran zweifeln, aber ich glaube an ihn. So, und jetzt versuchen wir... Hedda, du hast doch irgendwas vor. Stimmt. Ich will auch mal Macht über einen Menschen haben. Hast du das denn nicht? Nein. Und nie gehabt. Und was ist mit deinem Mann? Der... Was soll denn das bringen? Thea, wenn du wüsstest, wie arm ich bin und du bist so reich. Ach, Blödsinn. Das ist echt... Irgendwann schlage ich dir noch meinen Schädel ein. Hey. Hedda. Hedda, lass los. Hedda, bitte, lass los. Hedda, du machst mir Angst. Entschuldige. Ich gehe lieber allein nach Hause. Und zwar gleich. Um 10 kommt doch Eilert Löfbock hierher und holt dich hier ab. Nein, ich will jetzt lieber gehen. Bitte bleib. Thank you. I'm a cork on the ocean, floating over the raging sea. Was ist? Nichts. Wie spät ist es, Thea? Es muss nach 7 sein inzwischen. Wann ist ein Tessmann gekommen? Der ist noch gar nicht da. Noch nicht? Nee, niemand ist gekommen. Oh Mann, und wir sitzen hier und warten bis 4 Uhr früh. Hast du ein bisschen geschlafen? Doch. Ich glaub sogar ganz gut, du nicht? Nee, keine Sekunde, ich konnte nicht, völlig unmöglich. Ja, das ist doch kein Grund, sich so aufzuregen, weißt du? Ich kann mir schon vorstellen, was da passiert ist. Ja? Was denn? Sag mal. Ja, erstmal ist es bei Brack sicher ewig gegangen. Stimmt, aber trotzdem. Dann wollte Tessmann hier sicher nicht mitten in der Nacht aufkreuzen und uns wecken. Wahrscheinlich war es ihm auch peinlich, wenn man ihn sieht, so besoffen. Aber wo sind die denn dann hin? Wahrscheinlich ist er gleich da geblieben und Löfbock sitzt da und liest ihm vor. Das glaubst du doch selber nicht. Du bist wirklich ein Angsthase, Thea. Ja, stimmt. Leider. Du siehst todmüde aus. Bin ich auch. Dann leg dich doch jetzt im Gästezimmer ein bisschen hin. Nee, ich kann sowieso nicht schlafen. Doch, natürlich. Komm. Aber wenn dein Mann nach Hause kommt, will ich sofort wissen. Ich weck dich auf, sobald er kommt. Versprichst du mir natürlich das? Verlass dich auf mich. Geh jetzt erst mal schlafen. Okay, ich probier's. Was liegst du hier auf dem Sofa rum? Warum kommst du nur so spät? Stell dir mal vor, ich dachte, du schläfst. Ich bin schon lange wach. Ja, warum legst du dich nicht ins Bett? Sprich nicht so laut, die Elfstedt liegt im Gästezimmer. Aha, hat die hier übernachtet? Hat sie ja niemand abgeholt. Stimmt, ja. Und, hast du dich gut amüsiert? Ja, am Anfang ja. Hast du dir Sorgen um mich gemacht, hä? Nein, wieso das denn? Ich hab gefragt, ob du dich gut amüsiert hast. Ja, am Anfang ja. Da hat Eilert mir vorgelesen. Weißt du, wir waren ja fast über eine Stunde zu früh. Und Brack musste noch kochen. Und da hat Eilert mir dann vorgelesen. Und wie war's? Du kannst dir nicht vorstellen, was er da geschrieben hat. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist eins der erstaunlichsten Bücher, die ich kenne. Stell dir mal vor. Das interessiert mich jetzt nicht so, Tessmann. Du, ich muss dir mal was gestehen, Hedda. Als der fertig war, ich hatte so ganz hässliche Gedanken. Hässliche Gedanken? Ja, ich war richtig neidisch auf Eilert, dass er sowas schreiben kann. Stell dir mal vor. Ja, ich stell's mir vor. Und dann zu wissen, dass er trotz seines Talents nicht zu retten ist. Warum? Weil er sich mehr ins Leben stürzt als andere? Nee, das meine ich nicht. Der ist einfach maßlos, das ist alles. Am Ende war der völlig breit. Der hat nur noch wirres Zeug geredet von irgendeiner Frau, die ihn beim Schreiben inspiriert hat. Irgendwie so hat er sich ausgedrückt. Hat er gesagt, wer das war? Nee, aber das kann ja nur Thea sein. Und wo habt ihr euch getrennt? Auf dem Rückweg. Weißt du, Brack und er wollten noch irgendwo anders weitertrinken und dann ist was ganz Merkwürdiges passiert. Oder eher was Trauriges. Ich schäme mich fast für Eilert, das zu erzählen. Was denn? Wir waren zu dritt im Taxi und auf einmal wird es Eilert übel und er muss aussteigen an irgendeiner Ecke. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo das war. Ja, ja, und dann? Brack ist mit ausgestiegen, weil er sich kümmern wollte. Dem ging's richtig dreckig, dem Eilert. Ich meine, der ist ja auch nichts mehr gewöhnt. Und das ist alles? Nee. Ich bin dann hierher gefahren und als ich aussteigen will aus dem Taxi, da sagt der Fahrer, Sie haben da was vergessen. Und weißt du, was das war? Tessmann, hey, das musst du mir jetzt wirklich versprechen. Das darfst du keinem weitererzählen. Versprich mir das, bitte. Stell dir mal vor, das hier. Das lag auf dem Rücksitz. Hat er das nicht gestern dabei gehabt? Ja, mit seinem kostbaren Text. Den hat er einfach liegen lassen auf dem Rücksitz, ohne es zu merken. Ich meine, der hätte weg sein können, der Text. Stell dir mal vor. Und warum hast du es ihm nicht sofort zurückgegeben? Ja, das habe ich ja versucht. Ich bin sofort zu ihm nach Hause, weil ich dachte, dass Brack ihn sicher dahin bringt. Aber da war niemand. Wo ist er denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich habe noch ewig vor seiner Tür gewartet. Ich bin sogar noch in einen Café, aber er ist nicht gekommen. Vielleicht schläft er auch so fest, dass er die Klingel nicht hört. Ja, vielleicht. Also, ich kann jedenfalls nicht mehr. Mir fallen gleich die Augen zu. Also, ich lege mich jetzt eine Stunde hin, dann rufe ich Eilert nochmal an und dann bringe ich ihm den Rechner. Nein, Tessmann, du darfst ihn nicht außer Hand geben. Nicht so schnell jedenfalls. Ich würde es vorher noch so gern lesen. Nein, es ist zu gefährlich. Gefährlich? Ja. Na, stell dir mal vor, wenn der merkt, dass der Rechner weg ist. Der hat nicht mal eine Sicherheitskopie. Damit hat er noch angegeben. Kann man das nicht nochmal schreiben? Einfach nochmal. Nee, das glaube ich nicht, dass das geht. Nein. Nein, weißt du, dem fehlt dann die Inspiration. Die Inspiration, ja. Klar. Du, Hedda, ich bin todmüde. Oh, bitte. Was heißt mein bitte, bitte, bitte, bitte? Nein. Hedda. Ach, bitte. Hedda, jetzt hör doch mal auf! Ich geh schlafen. Thank you. Sie haben mich vielleicht erschreckt. Sie sind ja ein richtiger Frühaufsteher. Ja, nicht wahr? Bei Ihnen war es heute Nacht anscheinend mehr als nur amüsant, Herr Bracke. Ja, ich habe noch kein Auge zugetan. Ach, Sie auch nicht? Nein, wie Sie sehen, oh Gott. Hat Tessmann irgendwas erzählt? Nur langweiliges Zeug. Irgendwas, das Sie sich um Löwborg gekümmert haben, weil dem schlecht war? Oder? Oh Gott, Tessmann ist so naiv, Hilda. Stimmt ja, warum sagen Sie, das ist irgendwas? Ja, allerdings. Was denn? Haben Sie eine Ahnung, wo wir die restliche Nacht verbracht haben, Hilda? Ich nehme an, Sie werden es mir jetzt gleich sagen. Ja, wir sind auf einer ganz besonders animierten Party gelandet. War es aufregend. Oh ja, extrem aufregend. Ah ja? Löwbock war schon vorher eingeladen gewesen, aber der hatte abgesagt. Ist ja schließlich ein neuer Mensch geworden, Sie wissen schon. Dann ist er doch hingegangen. Tja, wissen Sie, gestern Abend bei mir, da überkam ihn bedauerlicherweise so eine Inspiration und da hat er anscheinend seine Meinung geändert. Naja, jedenfalls hat er mich am Schluss mit ins Wong Mei geschleppt. In diesen asiatischen Puff? Ja, Club, die nennen das jetzt Club. War da auch diese Chinesin, die er früher mal hatte? Ja, Koreanerin, genau. Wie ging's weiter? Nicht so erfreulich. Am Anfang haben sie ein bisschen miteinander rumgemacht. Aber später gab's dann Handgreiflichkeiten. Mit Löwbock? Ja. Er hat behauptet, sie und ihre Freundin hätten ihn bestohlen. Sein Portemonnaie ist anscheinend weg gewesen oder irgendwie sowas. Es hat einen riesen Aufstand gegeben. Und wie ist es ausgegangen? Ja, irgendwann gab es eine große Schlägerei, aber dann kam zum Glück die Polizei. Die Polizei? Ja. Es wird ein teurer Spaß für Eiler, dieser Spinner. Ey. Was? Er hat sich nämlich gewehrt und einem Polizisten in die Hand gebissen und gesagt, er hätte AIDS. Ja, da muss er natürlich noch mit aufs Revier. Das ist ja ganz schön schief gegangen. Ja, das kann so laut sagen. Sagen Sie mal, Brack, warum sind Sie eigentlich so hinter Löwbock her? Ja, erstens kann es mir ja wohl nicht ganz egal sein, wenn er beim Verhör erzählt, dass er kurz vorher bei mir war. Auch noch. Ja, natürlich, ja. Wie auch immer, aber vor allem finde ich, dass Sie und Tessmann Bescheid wissen sollten, wenn Löwbock sich so aufführt. Warum eigentlich, Brack? Ja, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Das ist ein Asozialer. Ich muss zugeben, ich hätte echt ein ziemliches Problem damit, wenn dieser Chaot hier ein- und ausgehen dürfte. Ja, wenn der sich hier reindrängen würde. In unser Dreieck. Ja. Ja, genau, in unser Dreieck. Weiß nicht, da käme ich mir irgendwie entwurzelt vor. Ach, darum geht's Ihnen. Sie wollen der Hahn im Korb sein, ne? Ja, darum geht's mir, genau. Und dafür werde ich auch kämpfen, mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Sie sind sicher ein gefährlicher Gegner, wenn es drauf ankommt, Herr Bracke. Glauben Sie wirklich, ja? Ja, so langsam glaube ich das. Aber wissen Sie was, ich habe auch überhaupt gar nichts dagegen, solange Sie mich nicht irgendwie in der Hand haben. Ja, da haben Sie vielleicht sogar recht. Ich weiß nämlich nicht, was ich da mit Ihnen anstellen würde. Bracke, jetzt hören Sie aber auf. Das klingt ja fast, als ob Sie mir drohen wollen. Ach, was? Hilda, worüber haben wir geredet? Hm? Was haben wir abgemacht? Hilda! Dreieck, das hält ja nur, wenn alle Seiten das auch wollen, ne? Das meine ich auch. Ja. Oh. Ich muss wieder los, Hedda. Auf Wiedersehen. Sie gehen wieder durch den Garten. Ja, ist kürzer für mich. Und eine Hintertür. Ja, stimmt, genau. Ich habe nämlich nichts gegen Hintertüren, die können nämlich manchmal ganz schön spannend sein. So. Naja, Löfbock, Sie kommen ziemlich spät, um Thea abzuholen. Ja, oder ziemlich früh zu dir. Entschuldigung, ist Tessmann noch nicht auf? Nein, ich glaube nicht. Wann ist er denn nach Hause gekommen? Sehr spät. Hat er dir irgendwas erzählt? Nein. Nur, dass das Essen bei Brack ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist. Mehr nicht, nein? Nein, ich war auch noch ganz verschlafen, weißt du. Löfbock? Endlich! Ja, endlich, aber trotzdem zu spät. Wieso denn zu spät? Alles ist aus, ich bin am Ende. Jetzt sag doch nicht sowas. Du wirst das Gleiche sagen, du hast doch keine Ahnung, was passiert ist. Ich will's gar nicht wissen. Möchten Sie vielleicht lieber alleine mit dir reden? Nein! Ich hab schon gesagt, dass ich's nicht wissen will. Es geht doch nicht um heute Nacht. Sondern? Wir werden uns trennen. Trennen? Ich brauche dich nicht mehr, Thea. Und das kannst du mir einfach so sagen. Mich nicht mehr brauchen. Ich kann dir doch weiter helfen wie bisher. Wir können weiter zusammenarbeiten. Thea, ich werde aber in Zukunft nicht mehr arbeiten. Und was wird dann aus mir? Du fährst nach Hause. Nie im Leben. Löfborg. Ich lasse mich nicht einfach so wegjagen. Ich will hier sein, bei dir, wenn das Buch rauskommt. Was hat denn das Buch damit zu tun? Das ist unser Buch! Es ist meins und Theas! Es ist unsere gemeinsame Arbeit! Genau. Genau so sehe ich das auch. Und deshalb habe ich auch ein Recht drauf, bei dir zu sein, wenn es erscheint. Löfborg. Ich will dabei sein, wenn du berühmt wirst. Ich will mich mit dir freuen. Ja. Dieses Buch wird nie erscheinen. Nie erscheinen? Es kann gar nicht erscheinen. Ulfborg, was hast du mit dem Text gemacht? Ja, was ist mit dem Text? Wo hast du den? Frag lieber nicht her. Doch, ich frag, das ist mein gutes Recht. Na gut. Ich habe die Datei gelöscht. Gelöscht? Das ist ja gar nicht... Das ist nicht wahr, meinen Sie? Doch natürlich, wenn Sie es selber sagen. Aber es klingt so unglaublich. Das stimmt aber trotzdem. Gott, hat er sein Werk vernichtet. Löfborg, das waren zwei ganze Jahre Arbeit. Den Rechner, ja? Den habe ich ins Meer geschmissen. Weit draußen. Immerhin in kühles Salzwasser. Er ist tief gesunken, Thea. Genau wie ich. Das verzeih ich dir nie, Löfborg. Das ist, als hättest du ein kleines Kind umgebracht. Ja, genau, so eine Art Kindsmord, ja. Ja, wie kannst du das machen? Das ist doch auch mein Kind. Vorbei. Ich gehe dann mal, Hedda. Aber du fährst doch nicht nach Hause. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Um mich rum ist alles schwarz. Ich weiß ja nicht, was heute Nacht noch alles passiert ist, aber lässt sich das gar nicht mehr gut machen? Es geht auch nicht um heute Nacht, das ist mir völlig bewusst. Ich ertrage so ein Leben nicht mehr, nicht nochmal. Aber warum bist du so grausam zu ihr gewesen? Es war gar nicht so grausam, wie du denkst. Findest du nicht grausam, ihren ganzen Lebensinhalt zu vernichten? Ich will dir jetzt mal die Wahrheit sagen, Hedda. Die Wahrheit? Und du musst mir versprechen, dass du Thea nicht sagst. Ich verspreche es. Was ich vorhin gesagt habe, das stimmt nicht. Das mit dem Text? Ich habe den Text nicht gelöscht und ich habe den Rechner auch nicht ins Meer geschmissen. Nein, aber wo ist er denn dann? Ich habe mein Werk trotzdem vernichtet. Restlos, Hedda. Verstehe ich nicht. Thea hat doch gesagt, es kommt ihr vor, als hätte ich ein kleines Kind umgebracht. Ja, das hat sie gesagt. Aber sein Kind umzubringen, das ist nicht das Schlimmste, was man als Vater tun kann. Das ist nicht das Schlimmste. Nein. Ich hab das Kind verloren! Ich hab's einfach verloren! Ich hab keine Ahnung, wem es in die Hände gefallen ist, wer es entführt hat. Naja, letzten Endes war es doch nur ein Buch. Theas ganze Seele war in diesem Buch. Ich verstehe. Dann verstehst du auch, dass es mit mir und Thea keine Zukunft gibt. Und was hast du jetzt vor? Nichts. Ein Ende machen. Je schneller, desto besser. Eilert, hör mal, könntest du nicht versuchen, es so zu machen, dass es Größe hat? Größe? Ja, Größe, dieses eine Mal. Du musst jetzt gehen. Und du darfst nie wieder hierher kommen. Auf Wiedersehen, Hedda. Grüß mir mal Jörg Tessmann von mir, ja? Warte, du kriegst noch ein Andenken von mir. Ein Andenken. Erinnerst du dich noch, die war schon mal auf dich gerichtet? Tja. Hättest du doch abgedrückt damals, ne? Mach du es jetzt. Größte Eiler, das musst du mir versprechen. Auf Wiedersehen, Hedda Gabler. Jetzt töte ich dein Kind, Thea. Dein und Eilert Löfborgs Kind. Sorry. Hast du ausgeschlafen? Ja, viel zu lang. Ich muss gleich zu Eilert. Der ist sicher außer sich, wenn er aufwacht. Der ist schon hier gewesen. Eilert? Ja. War hier? Sag ich doch heute früh schon, kurz nachdem du dich hingelegt hattest. Oh, na, da bin ich aber froh. Warum hast du mich nicht geweckt? Er war völlig aufgelöst und hat erzählt, er hatte den Computer ins Meer geschmissen. Was? Den Computer. Ins Meer? Ja, das hat er behauptet. Ja, dann muss er total verwirrt gewesen sein, aber du hast ihm gesagt, dass wir den Rechner hier haben. Nein. Wie, hast du nicht? Nein. Ja, aber das hättest du ihm sagen müssen. Stell dir mal vor, wenn er sich was antut in seiner Verzweiflung. Gib mal die Tasche her, ich fahr gleich rüber. Wo hast du den Computer? Ich hab ihn nicht mehr. Wie, du hast ihn nicht mehr? Was soll denn das heißen? Ich hab ihn zerhackt mit dem Hammer. Er ist völlig zerstört. Zerhackt? Du hast Eilerts Rechner zerhackt? Und danach habe ich die Reste im Garten verbrannt. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ist aber so. Auf den Grill! Sag mal, ist dir klar, was du da gemacht hast? Das ist kriminell. Stell dir mal vor, frag mal Brack, der wird dir was erzählen. Es ist wahrscheinlich besser, wenn du nicht darüber sprichst. Also weder mit Brack noch mit... Sag mal, wie kannst du sowas Krasses machen? Was ist denn in dich gefahren, Hedda? Hä? Sag mal. Sag doch mal! Hedda, was... Sag doch mal! Sag doch mal! Ich hab's dir zuliebe getan. Mir zuliebe? Als du heute früh erzählt hast, wer dir daraus vorgelesen hat. Was dann? Zugegeben, dass du ihn beneidest wegen dem Buch. Ja, das war doch nicht so gemeint. Ich hab den Gedanken nicht ertragen, dass dich jemand in den Schatten stellt. Oh. Ja. Ja, stimmt ja, was du da sagst. Ist ja richtig, ist ja richtig. Och, Hedda. Du, ich wusste gar nicht, dass du so verliebt bist in mich. Stell dir mal vor. Dann solltest du vielleicht auch gleich jetzt erfahren, dass... Ich bin schwanger. Nee, oder? Das gibt's doch nicht. Das bringt mich noch um. All das hier bringt mich noch um. Wie was denn, Hedda? All das Lächerliche, Jürgen. Wie das Lächerliche? Dass ich mich so freue? Du, ich muss das sofort Tante Julle erzählen. Du, stell dir doch mal vor, wie Tante Julle sich freuen würde. Wenn sie hört, dass ich Eilert Livboks Computer zerhackt habe, dir zuliebe. Nein, du hast recht, das darf natürlich niemand wissen, aber... Dass du so verliebt bist in mich, das muss ich Tante Julle schon erzählen. Und sag mal, ist das normal, dass frisch verheiratete Ehefrauen sowas empfinden? Weißt du, frag das doch am besten auch gleich Tante Julle, würde ich sagen. Ja, du, das mache ich bei Gelegenheit. Ach, Hedda, du, aber das mit dem Rechner. Du, für den armen Eilert ist das ganz schlimm. Hedda, Hedda, bitte sei mir nicht böse, dass ich schon wieder da bin. Ja, Thea, was ist denn? Ist jetzt aber nicht wegen Eilert Löfborg, oder? Doch, ich habe einfach furchtbar Angst, dass ihm was zugestoßen sein könnte. Glaubst du? Aha, wie kommst du darauf? In der Pension haben die Leute über ihn geredet, aber als ich dazu kam, brach das Gespräch ab und nachzufragen habe ich mich nicht getraut. Naja, vielleicht hast du dich ja verhört, hm? Nein, Jürgen, nein. Es war irgendwie vom Krankenhaus die Rede. Krankenhaus? Nein, das kann du, nicht sein. Du, weißt du was, Hedda? Ich fahr mal rüber und erkundige mich. Nein, nein, misch dich da nicht ein. Brack? Eilert. Was, wie kommen Sie darauf? Wissen Sie etwa schon? Nein, nein, wir haben noch... Tja, leider. Eilert Löfbock ist im Krankenhaus, ja. Er liegt anscheinend schon im Sterben. Oh mein Gott! Was, im Krankenhaus im Sterben? Das gibt's ja doch nicht. Wir haben uns gar nicht versöhnt. Ich muss da hin, ich muss ihn sehen. Das hat keinen Sinn, Frau Elfstedt. Man lässt niemand zu ihm. Aber jetzt sagen Sie doch schon, was ist ihm passiert? Der wird sich doch nicht am Ende selber, oder? Doch, da bin ich ziemlich sicher. Hedda. Liegen Sie mit Ihrer Vermutung leider richtig, Frau Tessmann? Wie schrecklich. Sich selber, stell dir mal vor. Erschossen. Wieder richtig geraten, Frau Tessmann. Wann? Wann ist das passiert? Heute Nachmittag zwischen 3 und 4. Und wo hat er das gemacht? Wo? Hm? Wahrscheinlich bei sich zu Hause. Aber das kann gar nicht sein. Ich war vorher noch da. Ja, dann woanders. Das weiß ich nicht so genau. Ich weiß nur, dass er gefunden wurde. Er hat sich in die Brust geschossen. Gott, wie grauenhaft. In die Brust, sagen Sie? Ja. Also nicht in die Schläfe. In die Brust, Frau Tessmann. Ja, na, Brust ist auch gut. Wie bitte? Nichts. Und die Verletzung ist lebensgefährlich, sagen Sie, ja? Ja. Ja, sie ist auf jeden Fall tödlich. Wahrscheinlich ist er jetzt schon tot. Endlich eine Tat. Sag mal, Hedda, was sagst du denn da? Ich sage, dass das Größe hat. Frau Tessmann. Ja, Größe. Stell dir mal vor. Mein Gott, Hedda, was hat denn das mit Größe zu tun? Eilert Löfbock hat mit sich selber abgerechnet. Er hat den Mut gehabt zu tun, was er tun musste. Nein, er hat das im Wahn gemacht. Ja, oder aus Verzweiflung. Nein, da bin ich sicher. Doch, er hat das im Wahn gemacht, genau wie er unser Buch vernichtet hat. Was? Wie? Den Text meinen Sie? Wieso hat er den vernichtet? Den hat er heute Nacht ins Meer geschmissen. Hedda, wie sollen wir da jetzt wieder rauskommen? Aha, das ist ja komisch. Also, dass Eilert so sterben musste und ohne das Buch zu hinterlassen, mit dem er berühmt geworden wäre. Aber Jörg, vielleicht kann man das ja wieder zusammensetzen. Ja, stell dir mal vor, wenn das ginge. Ich würde alles dafür geben. Aber jetzt warte doch mal. Vielleicht geht das ja. Wie denn? Schau mal, ich habe hier die Notizen, von denen er mir diktiert hat. Wie, was? Die hast du aufgehoben? Ja, klar, ich habe die mitgenommen. Aha, zeig mal her. Das gibt's doch nicht. Aber die sind ganz durcheinander, ganz chaotisch. Das gibt's doch nicht. Naja, vielleicht finden wir uns ja trotzdem zurecht. Vielleicht, wenn wir das zusammen machen, ne? Ja, das müssen wir versuchen. Ja, du, wir schaffen das schon. Wir müssen das schaffen. Ich würde alles andere dafür opfern. Du, Jürgen, was willst du denn opfern? Na, zumindest meine Zeit. Also meine eigene Arbeit muss so lange ruhen. Das verstehst du doch, oder, Hedda? Ich meine, das bin ich Eilert einfach schuldig. Wie auch immer. Gut, wir müssen uns jetzt beruhigen. Hilft ja nichts, wenn wir uns verrückt machen. Ja, wir müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Ja, ich reiß mich zusammen. Gut, dann gucken wir uns erstmal die Notizen an. Ja, lass uns mal ins Nebenzimmer gehen. Oh mein Gott, wenn wir das schaffen. Eilerts Tat ist wirklich eine Befreiung. Eine Befreiung, Hedda? Für ihn vielleicht, ja. Nein, nicht beinahe für mich. Ach, für Sie. Ja, eine Befreiung zu wissen, dass manche Menschen doch noch was Mutiges zustande kriegen. Etwas, das größer hat. Tja, Eilert Löfbock hat Ihnen mehr bedeutet, als Sie sich selber eingestehen wollen, oder liege ich da falsch? Darauf kriegen Sie von mir keine Antwort. Ich weiß nur, dass Eilert den Mut gehabt hat, nach seinen eigenen Regeln zu leben. Und jetzt diese Größe, dass er genug Kraft und Willen gehabt hat, die Party vorzeitig zu verlassen. Ja, tut mir leid, Hedda. Ich muss Ihnen da ein paar schöne Illusionen rauben. Illusionen? Ja, die Sie sowieso bald verloren hätten. Und warum? Er hat sich nicht selber erschossen, nicht freiwillig. Nicht freiwillig? Nein. Das mit Eilert Löfbock ist nicht ganz so abgelaufen, wie ich es erzählt habe. Wie denn dann? Erstens ist er tatsächlich schon gestorben. Im Krankenhaus? Ja, er ist nicht wieder zu Bewusstsein gekommen. Und was haben Sie noch verschwiegen? Es ist nicht in seinem Zimmer passiert. Das ist ja auch nicht so wichtig. Wie man's nimmt. Ich muss Ihnen sagen, Eilert Löfbock wurde erschossen aufgefunden. In dem asiatischen Puff im Hinterzimmer. Das ist nicht wahr, Brach. Da ist er doch nicht noch mal hingegangen. Doch, heute Nachmittag. Er wollte irgendwas wiederhaben, was ihm dort gestohlen worden ist, und hat wirres Zeug geredet von irgendeinem Kind, das weg ist. Ach, deshalb? Ja, ich habe gedacht, es geht vielleicht um seinen Rechner, aber den hat er ja anscheinend selber ins Meer geschmissen. Ja, anscheinend. Ja. Und dort hat man ihn also gefunden? Ja, mit einer abgefeuerten Pistole in der Brusttasche. Der Schuss hat ihn tödlich verletzt. In die Brust? Nein, in den Unterleib. Auch das noch. Alles, was ich anfasse, wird immer nur lächerlich und klein. Ja, das ist noch nicht alles, Hedda. Es gibt nämlich noch ein kleines Detail. Ja. Die Pistole, die er bei sich hatte, ja. Die muss er gestohlen haben. Gestohlen? Nein, das ist nicht wahr, das hat er nicht. Es kann gar nicht anders sein, er muss sie gestohlen haben. Du, Hedda, stell dir mal vor, wir bräuchten mal eine Schere. Ja, ich stell's mir vor. Ja, na, hast du einen in deinem Schrank? Ja. Ja, gut. Ah, Tessmann, warte bitte. Tessmann. Nein, ich finde mich Tessmann, schon zurecht. Ich möchte selber gucken. Hier ist sie doch. Ja. Kriegt ihr das hinterher? Ja, ist furchtbar schwer, so schnell da Ordnung reinzukriegen. Tja, du, wir schaffen das schon. Ordnung in die Papiere anderer Leute bringen, das ist ja mein Spezialgebiet. Was haben Sie von der Pistole gesagt? Dass er sie gestohlen haben muss. Warum ausgerechnet gestohlen? Ja, weil es keine andere Erklärung gibt, Hedda. Aha. Natürlich ist Eilert Löfbock heute Morgen hier gewesen, nicht wahr? Ja. Sie waren mit ihm allein? Ja. Haben Sie den Raum verlassen, solange er hier war? Nein. Nein. Haben Sie seitdem mal nachgeschaut, ob noch beide Pistolen da sind? Nein. Das ist auch... Das ist auch nicht nötig. Ich habe die Pistole nämlich gesehen, die Eilert Löfbock hatte, und ich habe sie sofort wiedererkannt. Haben Sie die zufällig hier? Nein, die Polizei hat sie. Was will denn die Polizei mit der Waffe? Mit den Eigentümern ermitteln, Hedda. Glauben Sie, das ist möglich? Nein. Nein, Hedda Gabler, nicht solange ich schweige. Und wenn Sie nicht schweigen? Tja. Dann müssen Sie natürlich vor Gericht, ne? Sie und die Koreanerin, weil die muss ja erklären, wie alles passiert ist. Ob es ein Unfall war oder Mord. Hat er die Pistole aus der Tasche gezogen, um sie zu bedrohen, und dabei hat sich der Schuss gelöst? Oder hat sie ihm die Pistole aus der Hand gerissen, ihn erschossen und ihm die Waffe zurück in die Tasche gesteckt? Das wäre durchaus zuzutrauen. Aber diese ganze eklige Geschichte hat doch mit mir überhaupt gar nichts zu tun. Leider doch. Eine Frage werden Sie schon beantworten müssen. Warum haben Sie Eilert Löfbock die Pistole gegeben? Tja, und welche Schlüsse wird man daraus ziehen, dass er die Pistole von Ihnen hatte? Vielleicht hat er sie ja geklaut. Hedda. Wir wissen beide, dass das nicht wahr ist. Aber solange ich nichts sage, droht ja keine Gefahr, ne? Dann bin ich jetzt also in Ihrer Gewalt, Herr Brack. Hm. Sie haben mich in der Hand. Glauben Sie mir, Hedda, ich werde das nicht ausnutzen. Trotzdem bin ich ja in Ihrer Gewalt. Sie können ja mit mir machen, was Sie wollen. Hedda. Hedda, ich... Früher oder später fügt man sich ins Unvermeidliche, das machen wir doch alle. Vielleicht. Ja. Hedda. Kommt ihr voran? Ja, du, sieht ganz gut aus, aber ein paar Monate wird das schon dauern. Stell dir vor, Thea, kommt dir das nicht seltsam vor? Jetzt stehst du mit Tessmann da, genau wie vorher mit Löfbock. Ja, ich kann nur hoffen, dass ich deinen Mann auch ein bisschen inspiriere. Es kommt schon noch mit der Zeit. Ja, du, stell dir mal vor, Hedda, ich spüre tatsächlich schon so etwas. Aber setz doch wieder zu Brack rein, hm? Kann ich euch denn gar nicht helfen? Nee, gar nicht. Brack, würden Sie sich mal ein bisschen um Hedda kümmern, bitte? Mit dem größten Vergnügen. Danke, aber heute Abend bin ich müde. Ich leg mich drüben ein bisschen hin. Mach das, Schatz. Thea, kommst du mal? Ja? Fucking poses! Hedda! Hedda! Hedda, mach doch mal die Musik aus. Denk doch mal an Eilert. Und an Tante Jule. Und an alle anderen. Ab jetzt werde ich still sein. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn die uns hier bei der Arbeit sieht. Du, Thea, weißt du was? Ich habe eine Idee. Du ziehst bei Tante Julle ein, dann komme ich abends vorbei und dann arbeiten wir da weiter. Hm? Ja, ist vielleicht das Beste. Ich höre genau, was du sagst, Jürgen. Und was soll ich dann abends hier alleine machen? Ach du, der Brack, der sieht sicher hin und wieder mal nach dir. Hm? Sehr gerne, ja klar. Jeden einzelnen Abend. Frau Tessmann, wir werden uns schon arrangieren, wir zwei, nicht wahr? Genau so haben Sie sich das vorgestellt, was, Herr Brack? Der Hahn im Korb? Jetzt spielt die wieder mit ihren Pistolen rum. Hedda? Hedda! Jetzt hat sie sich erschossen. Stell dir mal vor. Um Gottes Willen, das macht man doch nicht. I may not always love you, but long as there are stars above you, you'll never need to doubt it. I'll make you so sure about it. And God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do? God only knows what I'd be without you. What I'd be without you.